Guck mal, wir haben Post. Mach mal bitte auf. Hallo, Jinx-Projekt. Da ich mich... Aua! Wieso hast du mich gekniffen? Das heißt Jinx-Projekt. Ja, hallo Jinx-Projekt. Da ich mich oft langweile, würde ich gerne von euch wissen, was ihr so macht und was ihr dazu braucht. Liebe Grüße, ein Fan. Ein Fan? Moment. Computer graphics. Right now. Ohne krass abtauchen. Das verrauscht stetig zur Debatte. Denn die Bilder bleiben im Hirn und auf der Platte. Millionen samt der Faden, super VGA. Ich zoome mich immer weiter rein und mir wird klar. Unendliche Welten aus Mathematik sind eine Sache, wie ich meine Zeit rumkrieg. Right down. Computer Graphics. Breakdowns. Computer Graphics. Computer Graphics. Gingerbread Man. Möglich dem Computer ein Musikprogramm verpasst, dass du keine Noten kannst, ist scheißegal. Musik kommt aus dem Baum, probier es selbst einmal. Millionen neue Sounds an CPU. Ich zoome mich in die Tastatur und schaffe im Nu. Digitale Teppiche gehoben aus Musik sind noch eine Sache, wie ich meine Zeit reinkriege. Computer Graphics. Hey, hey, hey.